Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are at the fifth day in 1 John chapter 3 and we finally made it to verse 2. Wir sind beim fünften Tag von 1. Johannes 3 und haben es endlich bis Vers 2 geschafft. Beloved, we are God's children right now. Ihr Lieben, wir sind jetzt Gottes Kinder. One day we will be with Jesus forever and we will be with the Father forever. Eines Tages werden wir für immer bei Jesus und dem Vater sein. But it's important to understand that eternity already started for us. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass die Ewigkeit für uns bereits begonnen hat. When I was a child and in the church that I used to be part of, Als ich ein Kind war, haben wir in der Gemeinde, der ich angehörte, we sang so many songs about one day it's all going to be wonderful, but now we've just got to hang in there. so viele Lieder darüber gesungen, dass eines Tages alles wunderbar sein würde, aber jetzt müssen wir uns erst einmal durchbeißen. And I'm thankful about the truth that one day everything's going to be incredibly wonderful for all eternity. Ich bin dankbar für die Wahrheit, dass eines Tages alles für alle Ewigkeit unendlich wunderbar sein wird. But the biblical truth is not only that one day in heaven forever everything will be amazing. Aber die biblische Wahrheit ist nicht nur, dass eines Tages im Himmel alles für immer wunderbar sein wird. The biblical truth is that eternal life already started right now. Die biblische Wahrheit ist auch, dass das ewige Leben jetzt schon begonnen hat. And this is what the Apostle John is convincing the people. Davon überzeugt der Apostel Johannes die Menschen. We are God's children right now. Ihr Lieben, wir sind jetzt schon Gottes Kinder. Now this has several applications. Das hat mehrere Auswirkungen. The first application that I want to point out here Die erste Auswirkung, auf die ich hier hinweisen möchte, lautet: is that since you are God's child, you will forever have his 100% perfect love. Da du ein Kind Gottes bist, wirst du für immer seine 100% vollkommene Liebe haben. He's never gonna send you out of the house. Er wird dich niemals aus dem Haus werfen. He will always have a special place for you. Er wird immer einen besonderen Platz für dich haben. But it has another application. Aber es bedeutet auch, that you are supposed to behave to bring honor to your father. Dass du dich angemessen verhalten sollst, um deinem Vater Ehre zu erweisen. There is something very kind of embarrassing when somebody brings shame to the father. Es ist ziemlich peinlich, wenn jemand Schande über seinen Vater bringt. And I think sometimes God's children are not even aware whose children that they are, otherwise they wouldn't behave the way they do. Ich denke, dass manchmal die Kinder Gottes sich nicht einmal bewusst sind, wessen Kinder sie sind. Sonst würden sie sich nicht so verhalten, wie sie es tun. There's a big difference between the unconditional love of the father or making the father proud of his children. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der bedingungslosen Liebe des Vaters und dem Stolz des Vaters auf seine Kinder. Because the Bible mentions, the Bible calls this living a life pleasing to God. In der Bibel wird dies als ein Leben führen, das Gott gefällt, bezeichnet. See, God loves all of his children unconditionally, but not all of the children of God please him. Gott liebt alle seine Kinder bedingungslos, aber nicht alle seine Kinder bereiten ihm Freude. And I think we always need to remind ourselves, who do we represent here on this earth? Ich denke, wir müssen uns immer daran erinnern, wen wir hier auf dieser Erde repräsentieren. We always need to act in a way that we need to remember that dad is supposed to be proud of the way we live. Wir müssen uns immer so verhalten, dass wir daran erinnert werden, dass unser Vater auf die Art und Weise, wie wir leben, stolz sein kann. Don't confuse it with dad loves us, but dad is proud of how we behave. Verwechsle das nicht mit der Liebe des Vaters zu uns. Ich spreche davon, dass Gott stolz auf unser Verhalten ist. I love my son, but I've not always been proud of what they did. Ich liebe meine Söhne, aber ich war nicht immer stolz auf das, was sie getan haben. And sometimes we need to remind ourselves that as God's children, we've got to act like we are his children. Manchmal müssen wir uns daran erinnern, dass wir uns als Kinder Gottes entsprechend verhalten müssen. Here in Brazil, a lot of people know me. Hier in Brasilien kennen mich viele Menschen. So many times I get stopped at airports or talk to an airplane at restaurants. Oft werde ich auf Flughäfen angesprochen oder Leute sprechen mich im Flugzeug oder in Restaurants an. Many times I told myself, I need to always act appropriate because People look at me as someone who represents God. Ich habe mir schon oft gesagt, dass ich mich immer angemessen verhalten muss, weil die Leute mich als jemanden anschauen, der Gott repräsentiert. Ich denke, wir müssen in dem Bewusstsein leben, wessen Kinder wir sind. And of course, this also has the application that we now have access to everything that belongs to our Father. Das bedeutet natürlich auch, dass wir jetzt Zugang zu allem haben, was unserem Vater gehört. That's what Romans says, that we are joint heirs with our older brother called Jesus. Genau, das ist in Römer gemeint, wenn es heißt, dass wir Miterben unseres älteren Bruders Jesus sind. Once your heart has grasped what it means that you are now God's child. Sobald dein Herz begriffen hat, was es bedeutet, dass du jetzt Gottes Kind und Erbe bist, this has to bring an incredible level of faith to you. Wird dein Glaube wachsen. It's like the father takes care of his kids. That's, you don't even have to be smart to figure that out. Der Vater kümmert sich um seine Kinder. Man muss nicht einmal schlau sein, um das zu verstehen. The father who has given his inheritance to the kids, you don't have to figure out either that now you have all things. Der Vater hat seinen Kindern sein Erbe gegeben. Du musst nur daran glauben, dass dir jetzt alles gehört. But if you only live like one day in the future, I'm gonna get everything. Aber wenn du nur so lebst, dass du eines Tages in der Zukunft alles bekommst, you're going to miss a lot of things here on this earth. Wirst du hier auf dieser Erde vieles verpassen. Now, John makes it very clear about the future and when things will change. He does make that clear. Johannes ist sehr deutlich, was die Zukunft und den Zeitpunkt der Veränderung betrifft. Das macht deutlich. But in the middle of it, he wants us to know that we already are the children now. Aber möchte, dass wir wissen, dass wir jetzt schon Kinder sind. Look what he continues to say. Schau, was dann sagt. However, jedoch, that means you are God's children, but however, there is another aspect to it. Das heißt, du bist ein Kind Gottes, aber es gibt noch einen anderen Aspekt. However, it is not yet apparent what we will become. Jedoch ist noch nicht ersichtlich, was wir sein werden. What does it mean? Was bedeutet das? Does it mean you are not yet fully a child of God? Heißt das, dass du noch nicht ganz ein Kind Gottes bist? Does it mean you don't have yet full access to your inheritance? Bedeutet das, dass du noch keinen vollen Zugang zu deinem Erbe hast? No. Nein. It means that it has not been made visible yet that you will one day have a perfectly glorified body that's not tied to this dimension anymore. Es bedeutet, dass es noch nicht sichtbar geworden ist, dass du eines Tages einen vollkommen verherrlichten Leib haben wirst, der nicht mehr an diese Dimension gebunden ist. Look what he says. Schau, was sagt. But we do know that when it finally is made visible, we will be just like him, for we will see him as he truly is. Wir wissen aber, dass, wenn es offenbar wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie wirklich ist. So one day, eines Tages, when we live in heaven forever with Jesus, wenn wir für immer mit Jesus im Himmel leben, we are not going to be in this dimension anymore. Werden wir nicht mehr in dieser Dimension sein. Then it will be visible, it will be evident, it will be clear. Dann wird sichtbar sein, es wird offensichtlich sein und es wird klar sein. That we are actually going to be just like him in every way. Dass wir in jeder Hinsicht genau wie sind. You see, we are like Jesus today in our spirit man. Wir sind jetzt schon in unserem Geist wie Jesus. But we are not like Jesus in our body because we live in the normal earthly body and Jesus lives in a glorified body. Aber wir sind nicht wie Jesus in unserem Leib, weil wir noch in unserem normalen irdischen Leib leben, während Jesus in seinem verherrlichten Leib lebt. But one day him and us will both be in heaven with a glorified body. Aber eines Tages werden wir und mit verherrlichten Körpern im Himmel sein. I will see you tomorrow. Bis morgen.